Herr Justizrat, darf ich bitten? Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich wollte bitte entschuldigen, dass ich so unangemeldet komme, Herr Geheimrat. Ich hatte auf dem Gericht zu tun. Ich hätte telefonieren können, aber ich wollte die Dinge nicht weiter hinauszögern, besonders um Ihretwillen nicht. Steht man vor einer Schwierigkeit, so soll man ihr so schnell wie möglich zu Leibe gehen. Ganz meiner Ansicht. Sie machen mich neugierig. Haben Sie eine Vermutung, weshalb ich gekommen bin? Ich bin über den Grund Ihres Kommens völlig im Dunkeln. Aber was tut? Sie werden mich ans Bild setzen. Lassen Sie mich methodisch vorgehen. Ich habe mich lange geprüft und die Sache darum übernommen, weil ich mir sagte, dass sie in meinen Händen am besten aufgehoben ist. Es ist wohl niemand anders als ich so zum, sagen wir, Treuhänder beider Parteien geeignet. Es ist möglich, dass Sie in letzter Stunde von meinen Kontrahenten in der Umwandlungssache meiner Betriebe bemüht worden sind. Hier freilich wäre mein letztes Wort gesprochen. Die Umwandlungssache betrifft es nicht, sondern die Unstimmigkeit mit Ihren Kindern. Unstimmigkeiten zwischen mir und meinen Kindern gibt es nicht. Meine Kinder benehmen sich skandalös und ich ziehe daraus die Folgerung. Das ist alles, was hier zu sagen ist. Niemand kann mehr bedauern als ich, dass es so weit gekommen ist. Sie sind als versöhnlicher Mann bekannt und es wäre nicht schwer gewesen, auch im Falle mit Ihren Kindern ein friedliches Resultat zu erzielen. Sind Sie beauftragt, die weiße Fahne zu schwingen? Und bringen Sie mir die Kapitulation? Sie werden mich zur Versöhnung sofort bereit finden. Die weiße Fahne schwinge ich nicht. Mir wäre sonst wohler zumute. Eins aber kann ich doch vorausschicken, dass bei einem gewissen Entgegenkommen Ihrerseits eine gewisse Maßregel, die Ihre Kinder für notwendig hielten, nicht unwiderruflich ist. Was halten meine Kinder für notwendig? Maßregel! Unwiderruflich! Aber bitte, berichten Sie von Ihrer Maßregel. Herr Geheimrat, erschrecken Sie nicht, das Gericht hat mich als vorläufigen Berater an Ihre Seite gestellt. Wenn Sie mir diesen Satz wiederholen möchten, würde ich Ihnen sehr dankbar sein. Wohlgemerkt, Herr Geheimrat, ich bin nicht als Ihr Gegner hier, sondern als Ihr bestallter Freund und Helfer. Wenn Sie nicht wollen, dass mein Hirnkasten auseinanderfliegt, so reden Sie klar und ohne Umstände. Nun dann, es schwebt gegen Sie ein Verfahren wegen Entmündigung. Das nenne ich einen verfluchten Scherz. Mit so etwas sollte man mir nicht aufwarten. Es ist der volle Ernst. Sie würden behaupten, man wolle mich unter Kuratel stellen? Einstweilen ist das Verfahren erst eingeleitet. Aber Sie wissen ja, solange es dauert und bevor nicht zugunsten des zu Entmündigenden entschieden worden ist, sind Sie selbst nicht mehr Partei in der Sache. Ich will sagen, dass ich so lange entmündigt bin. Und so sind Sie mein Vormund nach der Sachlage? Sagen Sie lieber Ihr bester Freund. Sie werden sich keinen Augenblick verhehlen, was eine solche Tatsache sowohl für mich selbst als nach außen bedeuten muss. Es könnte auch glücklich für Sie ausgehen. Herr Justizrat, Sie haben als Kind hier vor diesem Kamin mit meinem Sohn Wolfgang gespielt. Sie haben auf meinen Knien geritten. Sagen Sie mir um Gottes Willen, von wem geht der Antrag aus? Wer, frage ich, hatte die Schamlosigkeit, seine gemeine Seele mit seiner schandbaren, seiner verruchten Unterschrift bloßzustellen? Herr Geheimrat, Sie haben versöhnliche Kinder. Also das schmutzigste aller Dokumente trägt meines Sohnes Wolfgang, meiner Tochter Bettine, meiner Tochter Ottilie. Und noch eine Unterschrift? Nein, Egert hat sich ausgeschlossen. Ach, wenigstens ein Hauch von reiner Luft. Gut. Na, das ist nun die Krönung meines Lebens. Ich hatte sie mir nicht ganz so gedacht. Herr Geheimrat, Ihre Kinder befinden sich selbst in einem Zustand tiefster Erschütterung. Sie haben sich die Angelegenheit wohl selbst nicht so deutlich vorgestellt. Sie sind hier im Haus, Sie wünschen den Vater zu sehen, Sie erflehen von ihm Verständnis, wenn es sein kann, Verzeihung. Absolution. Herr Geheimrat, lassen Sie Ihr Herz sprechen. Kinder. Wo sind meine Kinder? Ich war nie verheiratet. Ich habe nie eine Frau, nie Kinder gehabt. Was soll das Bild dieser Frau an der Wand? Ich will es nicht mehr sehen. Herr Geheimrat! Zerrissen, zerschnitten, ausgemerzt aus meinem Bewusstsein. Ein Weib hat Katzen, Hunde, Füchse, Wölfe zur Welt gebracht. Jahrzehnte hindurch sind sie in Menschengestalt in meinem Hause herumgelaufen und mich herumgekrochen, haben mir Hände und Füße geleckt und mich schließlich mit den Zähnen zerrissen. Geheimrat! 70 Jahre! Und wiederum Junggeselle. Hopsa! Heißer, Herr Vormund! Leben Sie wohl!